Lady Middleton gab ihre Meinung über die Angelegenheit ungefähr einmal oder, wenn das Thema sehr häufig zur Sprache kam, zweimal täglich Ausdruck, indem sie sagte, wie schockierend, und war dadurch, dass sie ihren Gefühlen regelmäßig, wenn auch mäßig Luft machte, in der Lage, die Miss Dashwood von Anfang an nicht nur ohne die geringste Gemütsbewegung, sondern sehr bald auch ohne die geringste Erinnerung an die ganze Affäre zu betrachten. Und wenn sie auf diese Weise die Würde ihres eigenen Geschlechts gewahrt und ihrer Kritik an den Schwächen des anderen Geschlechts Ausdruck gegeben hatte, glaubte sie sich berechtigt, ihr Interesse ihren eigenen Gesellschaften zuwenden zu dürfen und beschloss deshalb, wenn auch gegen den Rat von Sir John, da Mrs. Willoughby gleichzeitig eine Frau von Eleganz und Vermögen sein würde, ihre Visitenkarte unmittelbar nach der Hochzeit bei ihr abzugeben. Oberst Brentons zartfühlende, unaufdringliche Nachfragen waren Miss Dashwood nie unwillkommen. Er hatte das Privileg, unter vier Augen mit ihr über die Enttäuschung ihrer Schwester zu sprechen, längst durch den freundschaftlichen Eifer verdient, mit dem er versucht hatte, sie zu lindern, und sie vertrauten einander in ihren Gesprächen immer vorbehaltlos. Seine größte Belohnung für die schmerzliche Pflicht, vergangene Leiden und gegenwärtige Kränkungen ans Licht zu bringen, bestand in dem mitleidigen Blick, mit dem Marian ihn manchmal betrachtete, und der Sanftheit ihrer Stimme, wann immer sie, obwohl es nicht oft geschah, sich verpflichtet sah oder sich selbst dazu verpflichtet fühlte, mit ihm zu sprechen. Darin sah er den Beweis, dass sie seine Bemühungen mit größerem Wohlwollen ihm gegenüber belohnte, und daraus schöpfte Elinor die Hoffnung, dass es mit der Zeit noch zunehmen würde. Aber Mrs. Jennings, die von all dem nichts wusste, die nur wusste, dass der Oberst so ernst war wie eh und je und dass sie ihn weder dazu bringen konnte, den Heiratsantrag selbst zu machen, noch es ihr zu überlassen, ihn in seinem Namen zu machen, begann nach Ablauf von zwei Tagen zu glauben, dass die Hochzeit statt im Hochsommer nicht vor Ende September stattfinden und nach Ablauf einer Woche, dass die Verbindung überhaupt nicht zustande kommen würde. Das gute Einvernehmen zwischen dem Oberst und Miss Dashwood schien eher darauf hinzudeuten, dass die Vorzüge des Maulbeerbaums, des künstlichen Bachs und der Eibe ihr zukommen würden. Und so hatte Mrs. Jennings vorübergehend ganz aufgehört, Mr. Ferrars in Erwägung zu ziehen. Anfang Februar, ungefähr 14 Tage nach dem Eintreffen von Willoughbys Brief, hatte Elinor die schmerzliche Pflicht, ihrer Schwester mitzuteilen, dass er verheiratet war. Sie hatte dafür gesorgt, dass sie von dem Ereignis erfuhr, sobald bekannt war, dass es stattgefunden hatte, da ihr daran lag, dass Marian die Nachricht nicht aus den Heiratsanzeigen der Zeitung empfing, die sie jeden Morgen eifrig überfliegen sah. Sie empfing die Nachricht mit großer Fassung, bemerkte nichts dazu und vergoss zuerst keine Träne. Aber nach kurzer Zeit brach sie in Weinen aus und befand sich für den Rest des Tages in einem kaum weniger jämmerlichen Zustand als an dem Tag, an dem sie zum ersten Mal mit dem Ereignis hatte rechnen müssen. Die Willoughbys verließen London unmittelbar nach der Hochzeit, und da nun keine Gefahr mehr bestand, dass sie ihr oder ihm begegnen würde, hoffte Elinor, ihre Schwester, die seit dem unglückseligen Abend das Haus nicht ein einziges Mal verlassen hatte, dazu bewegen zu können, nach und nach wieder auszugehen, wie sie es vorher getan hatte. Ungefähr zu dieser Zeit trafen die beiden Miss Steele im Haus ihrer Tante in Bartlett's Buildings im Stadtteil Holborn ein, machten ihren vornehmeren Verwandten in der Conduit und Berkeley Street einen Besuch und wurden von allen mit großer Herzlichkeit aufgenommen. Nur Elinor bedauerte, sie wiederzusehen. Ihre Gesellschaft belastete sie nur, und sie wusste kaum, wie sie auf Lucys überschwängliche Freude, sie immer noch in London zu finden, angemessen höflich reagieren sollte. »Ich wäre so enttäuscht gewesen, wenn sie nicht immer noch hier gewesen wären«, sagte sie wiederholt und betonte das Wort nachdrücklich. »Aber ich wusste, ich würde sie treffen. Ich war so gut wie sicher, sie würden London so schnell nicht verlassen, trotzdem sie mir, wie sie ja wissen, in Barton erzählt haben, sie würden nicht länger als einen Monat bleiben. Aber ich dachte mir damals gleich, wenn es soweit wäre, würden sie bestimmt ihre Meinung ändern. Es wäre ein solcher Jammer gewesen, abzufahren, bevor ihr Bruder und ihre Schwägerin kommen. Und jetzt haben sie es doch weiß Gott nicht eilig abzufahren. Ich bin ungeheuer froh, dass sie ihr Wort nicht gehalten haben.« Elinor begriff, worauf sie hinaus wollte, und es kostete sie große Selbstbeherrschung, den gegenteiligen Eindruck zu erwecken. »Nun, erzählen Sie, mein Kind«, sagte Mrs. Jennings, »wie sind Sie hergekommen?« »Nicht mit der gewöhnlichen Postkutsche, versteht sich«, erwiderte Miss Steele in stolzer Selbstgefälligkeit. »Wir sind den ganzen Weg mit extra Post gekommen und hatten einen sehr flotten Verehrer als Begleitung. Dr. Davis wollte in die Stadt, und da dachten wir, wir nehmen mit ihm zusammen eine Extrapost. Und er hat sich sehr nobel benommen und 10 oder 12 Schilling mehr bezahlt wie wir.« »Oh, oh«, rief Mrs. Jennings, »schön, schön. Und ich wette, der Doktor ist Junggeselle.« »Nein, sowas«, sagte Miss Steele und lächelte geziert. »Alle lachen mich wegen dem Doktor aus, und ich weiß gar nicht, warum. Meine Cousinen sagen, ich hätte bestimmt eine Eroberung gemacht, und dabei denke ich nicht mal im Traum an ihn.« »Lieber Gott, hier kommt dein Verehrer, Nancy«, sagt meine Tante neulich, wie sie ihn über die Straße aufs Haus zukommen sah. »Mein Verehrer, weiß Gott«, sage ich. »Ich weiß gar nicht, was du damit sagen willst. Der Doktor ist kein Verehrer von mir.« »Ja, ja, das ist mir eine schöne Ausrede, aber damit kommen Sie nicht durch. Ich sehe schon, der Doktor ist der Auserwählte.« »Nein, bestimmt nicht«, erwiderte ihre Nichte mit geziertem Ernst. »Und ich hoffe, Sie streiten es ab, wenn Sie jemand davon reden hören.« Zu ihrer Beruhigung versicherte ihr Mrs. Jennings, dass sie das bestimmt nicht tun werde, und sie machte damit Miss Steele wunschlos glücklich. »Ich nehme an, Sie wohnen bei Ihrem Bruder und Ihrer Schwägerin, Miss Dashwood, wenn die nach London kommen?« sagte Lucy und nahm, nachdem sie ihre bissigen Anspielungen eine Weile eingestellt hatte, ihre Angriffe wieder auf. »Nein, das glaube ich nicht.« »Oh ja, das glaube ich doch.« Elinor tat ihr nicht den Gefallen, noch weiter zu widersprechen. »Wie reizend, dass Mrs. Dashwood sie beide gleichzeitig so lange entbehren kann.« »Was heißt hier lange?« warf Mrs. Jennings ein. »Der Besuch hat doch gerade erst angefangen.« Damit war Lucy zum Schweigen gebracht. »Es tut mir leid, dass wir Ihre Schwester nicht treffen, Miss Dashwood«, sagte Miss Steele. »Es tut mir leid, dass es ihr nicht gut geht.« Denn Marion hatte bei ihrer Ankunft das Zimmer verlassen. »Sie sind sehr liebenswürdig. Meiner Schwester wird es ebenso leid tun, dass sie auf das Vergnügen verzichten muss, sie zu treffen. Aber sie leidet in letzter Zeit so häufig unter nervösen Kopfschmerzen, die ihr Gesellschaft und Unterhaltung ganz verleiden.« »Du liebe Güte, wie schade! Aber solch alte Freunde wie Lucy und ich, uns wird sie doch wohl treffen wollen, und wir würden auch weiß Gott kein Wort sagen.« Elinor lehnte den Vorschlag mit großer Höflichkeit ab. Ihre Schwester habe sich hingelegt oder sei im Morgenrock und deshalb nicht in der Lage, herunterzukommen. »Oh, wenn das alles ist«, rief Miss Steele, »dann können wir ebenso gut zu ihr raufgehen.« Elinor fiel es schwer, bei so viel Impertinenz höflich zu bleiben, aber Lucys scharfer Verweis, der zwar das Benehmen der einen Schwester nicht gewinnender machte, aber jetzt, wie schon so oft, den Vorzug hatte, das Benehmen der anderen zu zügeln, ersparte es ihr, darauf zu reagieren. Nach anfänglichem Widerstand gab Marion dem Zureden ihrer Schwester nach und erklärte sich bereit, vormittags mit ihr und Mrs. Jennings eine halbe Stunde auszugehen. Sie stellte allerdings ausdrücklich die Bedingung, keine Besuche zu machen, und wollte sie höchstens in die Sackville Street zu Grey begleiten, mit denen Elinor über den Tausch einiger altmodischer Schmuckstücke ihrer Mutter verhandelte. Als sie vor der Tür standen, fiel Mrs. Jennings ein, dass am anderen Ende der Straße eine Dame wohnte, bei der sie vorsprechen musste, und da sie bei Grey nichts zu tun hatte, wurde verabredet, sie solle, während ihre jungen Freundinnen ihre Besorgung erledigten, ihren Besuch machen und sie dann abholen. Als sie die Treppe hinaufkamen, fanden die Miss Dashwood so viele Leute vor sich im Laden, dass niemand Zeit hatte, sie zu bedienen. Sie mussten warten. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als an dem Ende des Ladentisches Platz zu nehmen, wo mit der schnellsten Abfertigung zu rechnen war. Es stand dort nur ein Herr, und vermutlich hegte Elinor die leise Hoffnung, dass er sich aus Höflichkeit beeilen würde. Aber sein kritisches Auge und sein erlesener Geschmack trugen den Sieg über seine Höflichkeit davon. Er gab eine Zahnstocherdose für sich selbst in Auftrag, und bis ihre Größe, Form und Verzierungen entschieden waren, die schließlich, nachdem er eine Viertelstunde lang jede Zahnstocherdose im Laden untersucht und diskutiert hatte, alle nach seinen eigenen ausgefallenen Vorstellungen ausgesucht wurden, hatte er keine Zeit, den beiden Damen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als sie drei- oder viermal ungeniert anzustarren, eine Teilnahme, die es Elinor erlaubte, sich eine Erscheinung und ein Gesicht von solider, natürlicher, überwältigender Bedeutungslosigkeit, aber nach der letzten Mode herausgeputzt, einzuprägen. Marian blieben die unangenehmen Empfindungen von Verachtung und Ärger über diese ungezogene Musterung ihrer Person und über die Geziertheit seines Benehmens erspart, mit der er die zahlreichen Scheußlichkeiten der zahlreichen ihm vorgelegten Zahnstocherdosen kommentierte, da sie die Szene gar nicht zur Kenntnis nahm, denn es gelang ihr in Mr. Grays Laden ebenso gut, sich in sich zurückzuziehen oder gar nicht wahrzunehmen, was um sie herum vorging, wie in ihrem eigenen Schlafzimmer. Schließlich war die Sache erledigt. Das Elfenbein, das Gold und die Perlen hatten alle ihren Platz gefunden, und nachdem der Herr den allerletzten Tag genannt hatte, an dem er dem Leben ohne den Besitz einer Zahnstocherdose noch gewachsen war, zog er sich in aller Sorgfalt und Muße die Handschuhe an und verließ mit einem letzten Blick auf die Miss Dashwood, einem Blick, der allerdings eher Bewunderung zu erheischen als auszudrücken schien, mit der glücklichen Miene wahrer Eitelkeit und gespielter Gleichgültigkeit den Laden. Elinor beeilte sich, ihr Anliegen vorzubringen, und war schon im Begriff, den Handel abzuschließen, als ein anderer Herr sich neben sie stellte. Sie wandte sich zu ihm um und fand sich zu ihrer Überraschung ihrem Bruder gegenüber. Die Herzlichkeit und Freude bei ihrer Begegnung war gerade groß genug, um in Mr. Grays Laden einen ganz glaubwürdigen Eindruck zu hinterlassen. John Dashwood war durchaus nicht traurig über das Wiedersehen mit seinen Schwestern. Sie waren durchaus erfreut darüber, und seine Erkundigungen nach ihrer Mutter waren ehrerbietig und aufmerksam. Elinor erfuhr, dass er und Fanny seit 2 Tagen in London waren. »Ich hätte gerne schon gestern bei euch vorgesprochen«, sagte er, »aber es war unmöglich, denn wir mussten Harry unbedingt die wilden Tiere in der Menagerie zeigen, und den Rest des Tages haben wir bei Mrs. Ferrars verbracht. Harry war ganz begeistert. Heute Vormittag hatte ich bestimmt vor, euch aufzusuchen, falls ich eine freie halbe Stunde finden würde, aber es gibt am ersten Tag in London immer so viel zu tun. Ich bin hier, um eine Petschaft für Fanny zu bestellen, aber morgen, glaube ich, kann ich ganz bestimmt in der Berkeley Street vorbeikommen und mich eurer Freundin Mrs. Jennings vorstellen lassen. Wie ich höre, ist sie eine recht wohlhabende Frau. Und auch den Middletons, denen müsst ihr mich auch vorstellen. Als den Verwandten meiner Stiefmutter ist es mir ein Vergnügen, ihnen meine Aufwartung zu machen. Wie ich höre, sind sie ausgezeichnete Nachbarn für euch auf dem Land.« »Ganz ausgezeichnet. Ihre Sorge um unser Wohlergehen, ihre Liebenswürdigkeit in jeder Hinsicht ist größer, als ich sagen kann. Das freut mich aber, weiß Gott, freut mich aber wirklich. Aber so gehört es sich auch. Sie sind Leute mit großem Vermögen. Sie sind mit euch verwandt. Und man kann mit Fug und Recht von ihnen erwarten, dass sie euch alle Aufmerksamkeit, alles Entgegenkommen erweisen, um euch das Leben angenehm zu machen. Und so habt ihr euch also in eurem kleinen Cottage ausgezeichnet eingerichtet, und es fehlt euch an nichts. Edward hat uns ein ganz reizendes Bild von eurem Heim gemalt. Das bei weitem gemütlichste Häuschen, sagte er, und ihr alle fühltet euch anscheinend über die Maßen wohl darin. Es war uns eine große Freude, das zu hören, das könnt ihr mir glauben. Elinor schämte sich ein bisschen für ihren Bruder, und sie bedauerte nicht, dass ihr die Notwendigkeit einer Antwort durch die Ankunft von Mrs. Jennings Diener erspart blieb, der ihr meldete, dass seine Herrin vor der Tür auf sie warte. Mr. Dashwood begleitete sie nach draußen, wurde Mrs. Jennings an der Tür ihrer Kutsche vorgestellt und verabschiedete sich, indem er noch einmal seine Hoffnung äußerte, sie am nächsten Tag besuchen zu können. Der Besuch wurde pflichtgemäß abgestattet. Mr. Dashwood kam und tat, als lasse ihre Schwägerin sich entschuldigen, nicht mitgekommen zu sein, aber sie habe so viel mit ihrer Mutter zu tun, dass sie wirklich keine Zeit habe, irgendwo hinzugehen. Mrs. Jennings versicherte ihm allerdings sofort, dass sie auf Förmlichkeiten keinen Wert lege, denn sie seien schließlich alle Cousins und Cousinen oder so etwas Ähnliches, und sie würde natürlich Mrs. Dashwood sehr bald einen Besuch machen und ihre Schwägerinnen mitbringen. Sein Verhalten diesen gegenüber war unverändert freundlich, aber reserviert, Mrs. Jennings gegenüber äußerst beflissen und höflich, und als Oberst Brandon kurz nach ihm eintrat, musterte er ihn mit einer Neugier, die zu besagen schien, er brauche von ihm nur zu wissen, dass er reich sei, um ihn ebenso höflich zu behandeln. Nachdem er sich eine halbe Stunde bei ihnen aufgehalten hatte, bat er Elinor, ihn in die Conduit Street zu begleiten und ihn Sir John und Lady Middleton vorzustellen. Das Wetter war bemerkenswert schön, und sie erklärte sich gern dazu bereit. Sobald sie aus dem Haus waren, begannen seine Erkundigungen. »Wer ist Oberst Brandon? Ist er reich?« »Ja, er hat einen sehr schönen Besitz in Dorsetshire.« »Das freut mich. Er scheint ein wirklicher Gentleman zu sein, und ich glaube, Elinor, ich darf dir zu der Aussicht auf eine sehr ehrenwerte Partie gratulieren.« »Mir, Bruder? Was soll das heißen?« »Er mag dich. Ich habe ihn sorgfältig beobachtet und bin davon überzeugt. Wie groß ist sein Vermögen?« »Ich glaube, 2000 pro Jahr.« 2000 pro Jahr?« Er schwang sich zu wahrhaft enthusiastischer Großzügigkeit auf und fügte hinzu, »Elinor, um deinetwillen wünschte ich von ganzem Herzen, es wäre doppelt so viel.« »Das glaube ich dir gerne«, erwiderte Elinor, »aber ich bin ganz sicher, dass Oberst Brandon nicht die leiseste Absicht hat, mich zu heiraten.« »Da irrst du dich, Elinor, da irrst du dich gründlich. Ein bisschen Anstrengung deinerseits, und er ist dir sicher. Vielleicht ist er im Moment noch unentschlossen, die Geringfügigkeit deines Vermögens lässt ihn vielleicht noch schwanken. Vielleicht raten ihm alle seine Freunde davon ab. Aber ein paar von diesen kleinen Aufmerksamkeiten und Ermunterungen, die den Damen so leicht von der Hand gehen, werden ihn auch gegen seinen Willen festnageln. Und es gibt keinen Grund, warum du nicht den Versuch machen solltest. Es besteht wenig Aussicht, dass eine frühere Neigung deinerseits, kurz und gut, du weißt selbst, was diese Neigung anbetrifft, so kommt sie nicht in Frage. Die Hindernisse sind unüberwindlich. Du bist zu vernünftig, um das alles nicht selbst zu sehen. Oberst Brandon muss es also sein. Und ich meinerseits werde es nicht an Entgegenkommen fehlen lassen, damit er an dir und deiner Familie Gefallen findet. Eine solche Partie muss allgemeinen Anklang finden. Kurz und gut, es handelt sich um etwas. Er senkte seine Stimme zu einem vielsagenden Flüstern, was allen Parteien überaus willkommen sein wird. Dann besann er sich allerdings und fügte hinzu, »Das heißt, ich will damit sagen, deine Freunde sind alle ehrlich darum bemüht, dich gut unterzubringen. Besonders Fanny, denn dein Wohlergehen liegt ihr weiß Gott am Herzen. Und ihrer Mutter, Mrs. Ferris, einer sehr gutherzigen Frau, würde es bestimmt auch große Freude machen. Genau das hat sie neulich gesagt.« Elinor würdigte ihn keine Antwort. »Es wäre wirklich bemerkenswert«, fuhr er fort, »wirklich drollig, wenn ein Bruder von Fanny und eine Schwester von mir gleichzeitig heiraten würden. Und doch ist es nicht unwahrscheinlich.« »Hat Mr. Ferris vor«, sagte Elinor beherzt, »zu heiraten?« »Es steht noch nicht ganz fest, aber es ist ernsthaft die Rede davon. Er hat eine ganz ausgezeichnete Mutter. Mrs. Ferris wird sich überaus großzügig erweisen und ihm 1000 Pfund pro Jahr vermachen, wenn die Hochzeit stattfindet. Die Dame ist die ehrenwerte Miss Morton, einzige Tochter des verstorbenen Lord Morton, mit 30.000 Pfund. Beiderseits eine sehr wünschenswerte Verbindung, und ich hege keinen Zweifel, dass sie zu gegebener Zeit stattfinden wird. 1000 pro Jahr ist eine große Summe für eine Mutter, um sie zu verschenken, um sich für immer davon zu trennen. Aber Mrs. Ferris hat eine edle Gesinnung. Um dir ein weiteres Beispiel ihrer Großzügigkeit zu geben, neulich, wir waren gerade in London angekommen, steckte sie, wohlwissend, dass wir das Geld im Moment nicht zum Hinauswerfen haben, Fanny Geldscheine im Wert von 200 Pfund zu. Und das kommt uns sehr gelegen, denn wir sind zu großen Ausgaben gezwungen, solange wir hier sind.